14. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Fragment 4 von Caroline Luise von Klenke. Das Erste, was mir die Erinnerung von meiner Kindheit zurückgibt, ist ein Weihnachten. Ich war im 3. Jahre. Ganz unbekannt mit diesem, wie mit jedem Feste, kam es mir wunderbar vor, wie mein Vater den früh abgeräumten Tisch mit Kerzen besetzte. Ein kleiner Stuhl stand auf diesem großen Tische und neben ihm lag eine flimmernde Dutte mit Zuckerwerk. Mein Vater hob mich auf den Arm und sagte: »Sieh, Caroline, das ist dein kleiner Stuhl. Darauf sollst du künftig neben mir sitzen. Den hat dir der heilige Christ beschert.« Nun setzte er mich auf den Stuhl und ich flatterte wieder in seine Arme und küsste ihn. Von dem Zuckerwerke aß ich auch, aber süßer als dieses war mir die Vorstellung, dass ein schöner, heiliger Christ wäre, der am Weihnachtsabend den Kindern beschert, und ich hätte ihn gern gesehen. Ende von Fragment 4.